Viertens. Frühe Netzwerkerinnen. Das Lechtal bei Augsburg. Verschwunden vor etwa 3700 Jahren. Wie hat die Bronzezeit begonnen? Wie haben die Menschen gelernt, Bronze herzustellen und zu bearbeiten? Lange Zeit glaubte man, dass sie erst einfache Objekte mit Hämmern bearbeiteten und dann lernten, komplexere Gegenstände aus Bronze zu gießen. Aber als man Gräber im Lechtal untersuchte, unweit von Augsburg und 50 Kilometer nordwestlich von München, merkte man, wie falsch man lag. Und nicht nur damit. Im Lechtal hat sich fruchtbarer Löss auf Terrassen angelagert. Es ist der perfekte Boden für Ackerbau. Durch das Tal fließen Wertach und Lech. Die Auen werden regelmäßig von den Flüssen unter Wasser gesetzt. Aber die Bereiche darüber sind ideal zum Siedeln. Dort hat man Langhäuser, um die sich einige kleinere Gebäude verstreuten, gefunden und Friedhöfe, die zu ihnen gehören. Sie reihen sich am östlichen Hang über 20 Kilometer lang aneinander, wie die Perlen einer Kette. Von dem einen Haus konnte man zum nächsten hinüberblicken, so nah standen sie. Die ältesten der Gräber wurden von den Menschen der Schnurkeramikkultur um 4700 vor heute errichtet. Dann kam die Glockenbecherkultur. Etwa 4500 bis 3700 vor heute. Die jüngsten Gräber stammen aus der mittleren Bronzezeit, um 2700 vor heute. Zwischen den einzelnen Siedlungsperioden gab es immer wieder Zeiten, zu denen die Orte nicht genutzt wurden. Die meisten der 400 Gräber datiert man genau in die Übergangszeit zwischen später Steinzeit und früher Bronzezeit. Kaum eine Gegend in Zentraleuropa war damals dichter besiedelt. Beide Gruppen waren aus der nördlichen Schwarzmeerregion eingewandert, aus der heutigen Ukraine. Sie verbreiteten sich in ganz Europa. Die Glockenbechermenschen schafften es bis ins heutige Großbritannien, wo sie Stonehenge errichteten. Sie gestalteten ihre Becher und Behälter in Form einer auf dem Kopf stehenden Glocke, unten schmal, aber rund und nach oben sehr ausladend. Entdeckt man heute Gräber der beiden Kulturen, liegen die Toten darin zwar jeweils in der angehockten Embryonalhaltung, Frauen in einer anderen Richtung als die Männer, aber mit unterschiedlichen Grabbeigaben. Den Männern der schnurkeramischen Kultur legte man Äxte mit ins Grab, den Männern der Glockenbecherkultur unter anderem Pfeilspitzen und die metallenen Armplatten, die den Arm vor dem zurückschnellenden Bogen schützten. In den Gräbern der Schnurkeramikfrauen finden sich Ketten, bei denen der Glockenbecher V-förmig durchbohrte Nadeln und Knöpfe besaß, die wohl als Schmuck getragen wurden. In der früheren Bronzezeit bekamen Männer und erwachsene Frauen Dolche ins Grab gelegt, aber die Ausrichtung der Toten im Grab blieb je nach Geschlecht anders. Einige Frauengräber waren reicher ausgestattet als jene der Männer. Anhand der Beigaben stellte man fest, Menschen hatten früher das Wissen, um Bronze, das aus Zinn und Kupfer besteht, herzustellen. Die Legierung ist viel härter als Kupfer allein. Daraus konnten erstmals Schwerter hergestellt werden, nicht nur die viel kürzeren Dolche. Wer Schwerter besaß, war im Kampf überlegen. Allerdings verschwand das Wissen um die Bronze wieder. Eine Zeit lang arbeiteten Menschen wieder nur mit Kupfer, bis Bronzebeigaben zurückkehrten. Eine lineare Entwicklung gab es nicht. Auch nicht, was die Bearbeitung der Bronze angeht. Die Menschen in Süddeutschland taten bis zum Ende der Bronzezeit nie etwas anderes, als ihre Bronzeobjekte mit Hammertechniken zu verzieren, obwohl in anderen Teilen Deutschlands schon längst komplexe Techniken verbreitet waren. Wie geht Wissen verloren? Dazu muss man erstmal verstehen, wie Wissen weitergegeben wird. Meist von Mensch zu Mensch. Das klingt banal. Aber wenn bestimmte Kontakte abreißen, Menschen sterben oder weiterziehen, geht mit ihnen eben auch Wissen verloren. Die unterschiedlichen Kulturen, die im Lechtal über 2500 Jahre siedelten, hatten demnach unterschiedliche Netzwerke, über die Wissen weitergegeben wurde. Nur wie sahen die aus? Wer war darin wichtig? Über Jahrhunderte vor allem Frauen, stellten Forschende fest. Von 400 Toten konnten sie ausreichend genetisches Material sichern und analysieren und so die Siedlungsgeschichten einiger Höfe rekonstruieren. Dabei fanden sie zum einen heraus, dass ein Haushalt aus mehr als Mann, Frau und Kindern bestand. In den Grabstätten lagen reich bestattete Männer und noch reicher bestattete Frauen. Dazu Kinder mit einigen Grabbeigaben, aber auch Menschen, die gänzlich ohne beerdigt worden waren. Man ist versucht zu denken, die Menschen mit Beigaben bildeten eine Familie und jene ohne waren ihre Bediensteten. Aber nachdem DNA- und Isotopenverhältnisse der Backenzähne analysiert wurden, ist dabei ein sehr viel ungewöhnlicheres Bild entstanden. Die prächtig bestatteten Frauen nämlich waren genetisch nicht verwandt mit den Kindern in den Gräbern. Mehr noch, sie waren Migrantinnen. Sie stammten ursprünglich aus der Gegend zwischen Halle und Leipzig oder Böhmen. Die Mütter der Kinder fand man auch. Sie waren ebenfalls nicht im Lechtal aufgewachsen, aber immerhin in einer der benachbarten Regionen. Nur die Männer waren einheimisch. Sie bildeten die Linie, über die Reichtum vererbt wurde. Allerdings hatte auch einer der Männer mit 7 Jahren das Lechtal verlassen, war aber im Erwachsenenalter dorthin zurückgekehrt. Wohin, weiß man nicht genau, schätzt aber anhand der Isotopenverhältnisse der Backenzähne, dass es die Gegend war, aus der die Frauen stammten. Wer weiß, vielleicht hat er von dort eine der Frauen mitgebracht, die nun mit ihm auf dem Gräberfeld liegen. Noch eine weitere Gruppe Menschen lag in den Gräbern. Solche, die gar keine genetische Verwandtschaft zu den anderen hatten und ohne Beigaben beerdigt wurden. Man glaubt, dass sie Knechte, Mägde oder gar Haussklaven waren. Das zeigt, dass sich in dieser Periode erste hierarchische Strukturen herausbildeten. Von den Migrantinnen weiß man, dass sie als junge Frauen kamen, kaum 17 Jahre alt. Die Menschen der Auenjetitzer Kultur, der sie entstammten, hatten sehr früh gelernt, Bronze zu gießen und zu bearbeiten. Forschende glauben, dass die Frauen zur Verbreitung dieses technologischen Wissens beigetragen haben. Dazu passt auch, dass man in vielen anderen Gräbern in Süddeutschland Bronzescheiben gefunden hat, die mit Mustern verziert waren, wie man sie nur aus dem Auenjetitzer Bereich kennt. Die Frauen müssen dabei nicht unbedingt selbst gelernt haben, mit dem Metall zu arbeiten. Ihre Gräber können auch nur exemplarisch dafür stehen, dass sich bereits in dieser Zeit komplexe Netzwerke über große Regionen Deutschlands etabliert hatten. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die Frauen oder 7-jährige Kinder allein 400 Kilometer quer durch das Land gereist sind. Wo haben sie übernachtet oder gegessen? Welche Wege haben sie genommen? Wo hat das Kind 10 Jahre lang gelebt, bevor es ins Lechtal zurückgekehrt ist? Waren die weitgereisten Frauen tatsächlich alle kinderlos und wenn nicht, wohin sind ihre Kinder gezogen? All diese Fragen sind noch unbeantwortet. Die eingewanderten Frauen sind im gleichen Stil wie die ansässige Bevölkerung bestattet worden. In der gleichen Position, Ausrichtung und sogar zum Teil mit einem Kopfschmuck, der typisch für den südbayerischen Bereich war. Forschende gehen deshalb davon aus, dass sie vollständig in die örtliche Gemeinschaft integriert waren. Das Phänomen, dass fremde Frauen in einen Haushalt kommen, kennt man in der Glockenbecherkultur auch aus anderen Orten in Südbayern. Ebenso in Österreich, Ungarn, Tschechien und Großbritannien. Aber nirgends ist das Muster so eindeutig wie im Lechtal. Es zeigt, dass das Sozialleben der damaligen Zeit weitaus komplexer und spannender war, als wir vermutet hatten. Und dass vor allem weitgereiste Frauen eine zentrale Rolle innehatten. Über 700 Jahre lang. Zwischen 4.500 und 3.700 vor heute sind junge Frauen auf die bayerischen Gehöfte gezogen, haben dort gearbeitet, ihr Leben verbracht und sind dort gestorben. Bis in der mittleren Bronzezeit neue Menschengruppen in das Lechtal gelangten.